gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Spieß. Europe's Alternative Music. Hinterhin. Radio Maradona. The first theme of our third movement is the inculcation or the veneer that we chip off as we get closer and find that all these people who are making all this noise and responding to the tom-toms are only a few people making a living, and they're backed really by people who many don't have enough to eat and place to sleep, but work hard and see that their children are in school. The Negro is rich in education, and it develops until we find ourselves today struggling for solidarity, but just as we're about to get our teeth into it, our country's at war and in trouble again, and as before, we, of course, find the black, brown, and beige right in there for the red, white, and blue. Thank you. Billie Holiday, eine der ganz großen Sängerinnen des Jazz. Nach einer harten Kindheit brach sie die Schule ab, hielt sich in Heim auf, arbeitete zeitweise sogar als Prostituierte. Dann entdeckte sie den Jazz und der Jazz entdeckte sie. Ab 33 nahm sie Schallplatten auf, die großen Anklang fanden und sie wurde sehr schnell ein Gesangsstar. Doch gleichzeitig driftete sie in den Drogen ab, trank, nahm Marihuana, Heroin. Sie starb bereits mit 44 Jahren an Leberzirrhose, unfähig, das Trinken und die Drogen aufzugeben. Inniger kann man nicht klagen, als Billie Holiday es mit ihrer leicht angerauten Stimme gemacht hat. Sie ist der Inbegriff des Swing-Gesangs und sie sang eigentlich nicht, sondern sie erzählte Geschichten durch ihre Töne. Manche Töne sind ganz leicht hingehaucht, haben Patina, wirken wie hinter einer kleinen Nebelwand und ergreifen einen sofort. Das ist eine Sängerin, die wahrscheinlich zu den bewegendsten der ganzen Musikgeschichte gehört, die Popmusikgeschichte inbegriffen. Billie Holiday, eine traurige, illusionslose Sängerin, die wir in unserem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, auch gefeatured haben. Und hier auf Radio Marabu hören Sie Musik daraus. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Der großen Instrumentalisten des Jazz, Sidney Bechet, der schon vor der Swingzeit aktiv war, in Europa tourte und bereits Shellac-Platten aufnahm. Später wechselte er zum Swing, landete 1930 mit Summertime einen großen Hit. Der ursprünglich war er Klarinettist, der dann zum Sopransaxophon wechselte und einen ganz eigenständigen, sofort erkennbaren Stil entwickelte. Zart, wenn es sein musste, fast zerbrechlich. Seine berühmteste Komposition vielleicht Petit Fleur, Die kleine Blume. Das Sopransaxophon ist ein Instrument, das viele Leute nicht auf Anhieb erkennen. Man erlebt manchmal Menschen, die Musiker fragen, was ist denn eigentlich diese goldene Klarinette da? Und das ist das Sopransaxophon, ist so ein gerades Instrument, das eben golden glänzt, aber im Prinzip die Form einer Klarinette hatte. Und vor Sidney Bechet fand dieses Instrument im Jazz eigentlich keine Verwendung. Und er hat diesen leichten näselnden Klang dieses Instruments so wunderschön geprägt, dass es eigentlich heute immer noch eine große Freude ist, das anzuhören. Die Platte, die wir empfehlen mit Stücken von Sidney Bechet, heißt House Party. Es ist eine Kompilation, weil richtige Alben gab es zu seiner Zeit im Prinzip nicht. Und manche Platten, die er gemacht hat, sind auch längst vergriffen. Dizzy Gillespie, ein hochvirtuoser Trompeter, der alle nach ihm kam, beeinflusste. Und einer der Mitbegründer des Bob. In den Kriegsjahren im Minton Playhouse in Harlem. Da es aus dieser Zeit keine Rundfunkaufnahmen gab, weil die Musiker sich im Streik befanden mit den großen Labels, sind die Gründungsjahre Mythen umrankt. Dizzy Gillespie kennt vielleicht jeder, der seinen Namen nicht kannte bisher, denn es war ein Trompeter, der mit einer seltsam nach oben gebogenen Trompete spielte, der Schalltrichter, der ragte so oben, nach oben in den Himmel. Und Dizzy Gillespie machte auch etwas, was eigentlich jeder Trompetenlehrer verbieten würde. Er blies beim Trompetespielen seine Backen so auf wie Froschbacken. Er hat sich diese Technik angewöhnt und Bilder von ihm sind berühmt geworden, eben gerade wegen dieser nach oben gebogenen Trompete und wegen dieser Froschbacken. Aber darüber hinaus spielte er auch noch ausnehmend gut. Seine schnellen, rasanten Tonketten sind unnachahmlich und er war ein Musiker, der auch im hohen Alter noch von sehr, sehr berühmten Kollegen respektiert wurde. In Berlin beim Jazzfestival stand er einmal mit Freddie Hubbard und Woody Shaw, zwei jüngeren, hervorragenden Trompeten auf der Bühne, und Freddie Hubbard sagte am Ende des Konzerts zu ihm: "Don't worry about a thing, you are still the king." Für unseren Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, erschienen im Emmons Verlag, haben wir uns für Gillespies Album And His Big Band in Concert entschieden. Denn Gillespie war nicht nur in kleineren Formationen präsent, er hat auch immer wieder Big Bands geleitet. Lester Young war ein Musiker mit ganz melancholischem Blick, der sehr oft einen flachen Hut mit flachem Rand trug. In Deutschland sagt man dazu Kreissäge. Und er spielte auf dem Tenorsaxophon Töne, die außergewöhnlich weich waren und außergewöhnlich sparsam auch rüberkamen, laid back. Er konnte meines Erachtens so spielen, wie Eric Clapton ein Blues-Solo auf der Gitarre spielt. Ganz wenige sparsame, nur die nötigsten Töne, aber die so treffend, dass sie immer fesselten. Die große Sängerin Billie Holiday nannte Lester Young The Prez, den Präsidenten. Der Präsident mit der Kreissäge, Lester Young, wird bei uns in den 111 Alben, die Sie gehört haben müssen, mit einer CD gewürdigt, die er mit dem Oscar Peterson Trio aufgenommen hat und in der hohe Virtuosität auf große Einfühlsamkeit trifft. 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, von Roland Spiegel und Rainer Wittkamp auf Radio Marabu. Mancher träumt von einem Himmel voller Geigen. Das tat auch der Saxophonist Charlie Parker. Er war in den 1940er Jahren der virtuoseste Jazz-Saxophonist überhaupt auf dem Altsaxophon. Er war die Galionsfigur des sogenannten Bebop-Stils, also jenes Stils, der mit ganz rasanten Tonketten und merkwürdigen Intervallsprüngen den modernen Jazz begründete. Und dieser Charlie Parker also hat einmal auch Aufnahmen mit einem Streichorchester gemacht. Und das sind Aufnahmen, die teilweise ein bisschen kitschig klingen, aber gleichzeitig sind sie hochgradig faszinierend, denn in diesem weichen Streicherbett spielt Charlie Parker mit einer Saxophonintensität, die kaum zu glauben ist. Und man kann die besondere Musikalität dieses Ausnahmekünstlers in diesen Aufnahmen vielleicht noch besser spüren als in manchen Aufnahmen mit kleinem Ensemble. 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, auf Radio Marabu. Ganz traurige Geschichte über einen herausragenden Musiker. Es geht um den Pianisten Bud Powell. Das war ein Musiker, der in den 1940er Jahren den sogenannten Bebop-Stil mitgeprägt hat und auf dem Klavier zu einer damals nie gekannten Vollendung brachte. Dieser Bud Powell war aber ein Mann, der große psychische Probleme hatte und auch wie viele Jazzmusiker in den Drogensumpf geriet. Und deshalb starb er mit nur 41 Jahren. Und diese Musik, die wir ausgewählt haben, das ist ein Album namens The Amazing Bud Powell mit Aufnahmen von 1949 und 1951. Die zeigen Bud Powell als Musiker, der Töne eines Getriebenen spielte. Manchmal hat man beim Hören den Eindruck, als kämen die Finger den Gedanken kaum noch oder nur mit allergrößter Not hinterher, obwohl dieser Musiker so brillant spielte. Und es ist faszinierend, diese intensive Musik heute immer noch zu hören. 111 Jazzalben, die man gehört haben muss. Wir haben darauf geachtet, dass alle Alben noch im Handel als CD erhältlich sind. Thank you. Eine ganz ungewöhnliche Musik des Jazz, weil sie eigentlich wie Kammermusik in der klassischen Musik funktioniert. Die Musik des Jerry Mulligan Quartets mit dem Trompeter Chet Baker. Jerry Mulligan war ein langer Kerl mit Stoppelhaar, der ein sehr langes Instrument spielte, nämlich ein Bariton-Saxophon. Unter Jazzern wird das auch gern das Ofenrohr genannt. Und Chet Baker war ein junger, sehr hübscher Mann, der aussah eigentlich wie ein Cousin von James Dean. Und er spielte die Trompete mit so weichen, stilvollen Tönen wie vor ihm eigentlich keiner. Und diese beiden spielten zusammen in einer Band, in der es kein Klavier und keine Gitarre gab, also kein akkordisches Instrument. Und deshalb sind von diesen beiden mit ihrem Quartett Stücke zu hören, in denen die Stimmführungen besonders faszinierend sind. Viel faszinierender eigentlich als in Bands mit Klavier oder Gitarre. Wir haben für unseren Band 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, The Best of the Jerry Mulligan Quartett aufgewählt. Jazzalben, die man gehört haben muss, präsentiert von Radio Marabu. Thank you. Es ist eine unglückliche Entscheidung, wenn man ein Konzert auf einen Tag legt, an dem ein berühmtes Sportereignis stattfindet. Heute hat man das ständig mit Fußball-Weltmeisterschaften, aber im Jahr 1953 gab es am 15. Mai des Jahres einen großen Schwergewichtsboxkampf, für den sich zumindest auf dem nordamerikanischen Kontinent alle interessiert haben, auch der Trompeter Dizzy Gillespie zum Beispiel. Der nahm aber an diesem Abend an einem Konzert teil, an dem herausragende Musiker des modernen Jazz, des Bebop-Stils in Toronto in der Massey Hall auftraten. Das waren der Saxophonist Charlie Parker, dann eben der Trompeter Dizzy Gillespie, der Pianist Bud Powell, der Schlagzeuger Max Roach und der Bassist Charlie Mingus. Und weil dieser Boxkampf so interessant war, war natürlich die Halle nicht ganz ausverkauft und vor etwas ermüdend halbleeren Reihen spielten da diese Musiker, aber sie spielten faszinierend gut. Und obwohl Dizzy Gillespie immer wieder hinter die Bühne rannte, um Neuigkeiten über den Boxkampf zu erfahren, spielte auch er ganz toll. Und deshalb fanden wir, dass diese CD Jazz at Massey Hall über das Greatest Jazz Concert Ever, wie es manchmal bezeichnet wurde, und ob es das ist, müssen die Hörer selber herausfinden. Deshalb empfehlen wir also diese CD mit diesem Konzert in unserem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Emmons Verlag erschienen ist.